jemand von der Seite an. Es war ein Typ, ich hab ihn lang nicht mehr gesehen. Und er freut sich offensichtlich, jetzt hier neben mir zu stehen. Ich denke noch, was ist mit dem nur los? Warum ist er nur so freundlich bloß? Da sagt er mir, er habe ein Problem. Sein PC zu Hause wird nicht mehr richtig gehen. Nein, nein, nein, ich werd dein Computer nicht reparieren. Nein, nein, nein, du kannst bitten und beten, das wird nicht passieren. Nein, nein, nein, unser Level will ich wieder funktionieren. Nein, nein, nein, dann musst du es bei jemand anders probieren. Support. Doch für eine Fehlerbehebungsaktion fehlt mir jetzt ganz ehrlich die Motivation. Brauchst du dringend Hilfe in deiner Situation? Wackel mal am Kabel, das hilft sicher schon. Nein, nein, nein, ich werd dein Computer.